Gut. Hallo, guten Tag, ich bin Dr. Matt. Ich bin zuständiger Arzt für Sie. Ich möchte mit Ihnen über Ihre Beschwerden sprechen. Aber zuerst brauche ich ein paar persönliche Daten. Dann sprechen wir genau über Ihre Beschwerden. Wie lautet Ihr Name? Mein Name ist Wilhelm Austermann. Könnten Sie bitte Ihren Wilhelm Nachnamen Austermann. buchstabieren? Ja, A S T E R M A N Und N. Vorname bitte? Wilhelm, W I L H Wilhelm. Herr Astermann, ja? Ja, Austermann, ja. Austermann, okay. Wie alt sind Sie? Ich bin 56 Jahre alt. 56 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Am 1. Februar 1967. 1. Februar 1967, ja? Okay. Wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie, Herr Austermann? Ich wiege 70 Kilo und ich bin 1,80 Meter groß. Ein Meter? 80. 80, okay. Was kann ich für Sie tun, Herr Austermann? Ja, ich habe seit 2 Tagen ziemlich starke Bauchschmerzen. Seit 2 Tagen. Und das wird aber immer schlimmer. Die Schmerzen werden stärker. Wo haben Sie diese Schmerzen genau? Mehr im oberen Bauch. Rechte Seite Und oder linke teilweise Seite? gehen die Schmerzen mehr in der Mitte und links, Mitte links. Und teilweise gehen die Schmerzen auch in den Rücken und die linke Schulter. Linke Schulter und Rücken, ja? Okay. Ja. Gibt es bestimmte Auslöser? Also ich kann nicht gut mich bewegen. Ich bleibe lieber liegen oder sitzen. Aber bewegen geht nicht gut. Da werden die Schmerzen noch stärker. Soweit ich verstanden habe, diese Schmerzen mit der Bewegung abhängig ist. Ja, etwas. Bei Bewegung etwas stärker, aber sie sind insgesamt sehr stark. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 0 bis 10, wobei 0 kein Schmerzen, 10 sehr starke Schmerzen ist? Also am Anfang war es vielleicht 6, aber jetzt ist es 8. Ich habe bemerkt, dass Sie sehr starke Schmerzen haben, Herr Austermann, aber leider kann ich Ihnen keine Schmerzmittel geben momentan. Diese Schmerzmittel können unsere körperliche Untersuchung verfälschen. Deswegen, ich bitte Sie, bis Ende unser Gespräch aushalten. Ja, ist okay, ist genau. Okay, könnten Sie bitte diese Schmerzen genauer beschreiben? Sind die Schmerzen eher drückend, brennend? Ah, sie sind mehr so dumpf, dumpf und drückend. Okay, ist Ihnen übel? Ja, mir ist jetzt in den letzten Stunden ziemlich übel geworden und ich habe auch dreimal heftig erbrochen. Ich habe allerdings auch jetzt gar nichts mehr gegessen, aber ich musste mich erbrechen. Wie sah Ihre Erbrochen aus? wie es aussieht. Auch ich würde sagen, so gelblich-schleimig. Ja, gelb-schleimig. Fühlten Sie sich besser, nachdem Sie erbrochen haben? Nein, besser nicht. Okay. Okay, haben Sie Fieber? Nein, ich glaube nicht. Okay. Leiden Sie unter Schüttelfrost, Schweißausbrüche oder schützen Sie in der Nacht? Also Schüttelfrost nicht, aber ich muss stark schwitzen. Ist Ihr Stuhlgang oder Wasser das normal? Also seitdem ich die Schmerzen habe, hatte ich bisher keinen Stuhlgang. Sonst war der Stuhlgang immer normal. Okay. Haben Sie noch andere Beschwerden? Also jetzt nee. Diese Schmerzen hatte ich so ungefähr vor einem Jahr auch schon mal, aber längst nicht so stark. Okay. Gibt es Zusammenhang zwischen Belastung und Schmerzen? Also seitdem ich jetzt die Schmerzen habe, habe ich mich ja nicht mehr groß belastet. Ich konnte ich gar nicht. Ich habe Okay. hauptsächlich auf dem Sofa gelegen oder im Sessel gesessen. Okay, haben Sie in der letzten Zeit ab oder so genommen? Na, ich habe vielleicht etwas Gewicht abgenommen, so in einem Jahr 3 Kilo. 3 Kilo in Ja, einem das ist Monat, ja. 3 Kilo. In letzter Zeit habe ich auch, war der Appetit. Wie ist Ihr Appetit? Ja, normalerweise habe ich immer sehr gut gegessen, aber so im letzten Jahr habe ich so manche Sachen, habe ich den Eindruck, dass ich sie nicht mehr so gut vertrage. Okay, Herr Austermann, haben Sie noch andere Beschwerden? Jetzt bei dieser akuten, bis auf diese akuten Schmerzen habe ich zurzeit keine anderen Beschwerden, bis auf meine sonstigen Erkrankungen. Aber die sind zurzeit keine akuten Beschwerden. Okay, ich kann verstehen. Ja, nun möchte ich mit Ihnen über Ihre Vorgeschichte sprechen. Leiden Sie an irgendwelchen Vorerkrankungen? Ja, ich habe schon seit einigen Jahren, mein Arzt sagt, ich rauche zu viel und ich habe mehrere Gichtanfälle schon gehabt im großen Zeh. Das war sehr schmerzhaft. Meine Harnsäure ist zu hoch und in einem halben Jahr spüre ich häufiger so Brennen in den Unterschenkeln und Füßen, besonders wichtiges Gefühl. Und da möchte mich mein Hausarzt jetzt zu einem Neurologen schicken, dass das untersucht wird. Okay. Welche Seite hatten Sie Gichtanfall? Auf der linken Seite. Linken Dreimal bisher. Brustwirbel, ja. Okay. Seit wann leiden Sie unter erhöhter Urinsäure? Harnsäure? Harnsäure? Ja, Ja, stimmt seit schon zehn wann? Jahre. Ja, 10 Jahre, schätze ich. Nehmen Sie dagegen irgendwelche Medikamente ein? Nehme ich im Moment, das Mittel heißt Allopurinol 300. Morgens eine Tablette. Und wegen der Bronchitis nehme ich schon die meiste Zeit im Jahr ein. Ganz selten ist die Bronchitis besser. Im Sommer ist sie meist etwas besser, aber im Herbst und den ganzen Winter über brauche ich Spray. Dann nehme ich mal Salbutamol-Spray und einmal Viani. Viani heißt das. Ja. Seit wann leiden Sie an Bronchitis? Ja, bestimmt auch so 7 Jahre ist das, hat sich das verstärkt. Okay, dagegen benutzen Sie Salbutamol-Spray, ja? Salbutamol und das Könnte es wiederholen, außer Viani. Salbutamol? Salbutamol nehme ich Tag in der Regel oder dreimal, je nachdem, wie schlecht es mir geht. Und Viani nehme ich zweimal am Tag. Okay. Leiden Sie noch andere Vorerkrankungen? Ja, ich Ach. habe noch hohes Cholesterin und die Cholesterinwerte werden auch behandelt mit einem Medikament. Simvastatin. 20 steht dahinter. Dann nehme ich eine Tablette am Abend. Und seit wann leiden Sie daran? Ja, auch so, so sagen wir mal, so also ungefähr, ja. Ich habe akustisch nicht verstanden. Könnten Sie wiederholen, seit wann? Circa 6 Jahren, seit circa 6 Jahren. 6 Jahre, okay. Was noch? Sonst nehme ich keine Medikamente ein. Keine Medikamente. Leiden Sie an noch andere Vorerkrankungen? Nö. Nö. Okay. Sind Sie schon mal operiert worden? Ja, als Kind, da war ich, glaube ich, 9 Jahre alt, da bin ich am Blinddarm operiert worden. Und mit 20 Jahren, da war ich 20 Jahre alt, da hatte ich einen Motorradunfall. Und da hatte ich einen Winkelbruch auf der rechten Seite. Und da bin ich operiert worden auch. Was für Brocken haben Sie? Könnten Sie wiederholen? Am Unterschenkel, am rechten, der rechte Unterschenkel. Unterschenkel war gebrochen. Okay. Unterschenkel. Und Waren die Operationen komplikationslos? das war normal. Das war alles gut. Okay. Wurden Sie aus anderem Grund stationär aufgenommen? Sonst war ich noch nie im Krankenhaus, bis auf diese beiden Operationen. Okay, gut. Sind bei Ihnen Allergien bekannt, Herr Austermann? Nein, Allergien habe ich nicht. Vertragen Sie Milchprodukte, Getreideprodukte, Obst oder Gemüse? Das vertrage ich alles. Aber in letzter Zeit habe ich gesagt, ist mein Appetit etwas schlechter geworden. Da esse ich nicht mehr so viel Obst und aber Okay. ich vertrage das. Okay. Rauchen Sie? Ja, deswegen habe ich wahrscheinlich meine chronische Bronchitis. 30 Jahre und eine Schachtel am Tag. Okay. Trinken Sie Alkohol? Ja, abends trinke ich so 2 Flaschen Bier Ein und auch so ein bis zwei Schnäpse. bis zwei Schnaps, ja? Okay. Routinemäßig muss ich fragen, ob Sie Kontakt mit den Drogen haben. Nee, habe ich nicht. Okay. Was ist Ihr Familienstand? Ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Ja, drei Kinder. Sind die gesund? Weiß ich. Die haben auch etwas Heuschnupfen, die Kinder. Aber müssen keine Medikamente nehmen. Denen geht es sonst gut. Die sind sonst gesund. Okay. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Elektriker. Elektriker. Leiden Sie unter Stress? Nein. Nein. Okay. Nun möchte ich mit Ihnen über Ihre Familiengeschichte sprechen, Herr Austermann. Gibt es in der Familie irgendwelche Vorerkrankungen? Ja. Beim Vater? Mein Vater ist mit 80 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Der hat auch sehr stark geraucht. Es tut mir Und leid. die Mutter, die ist 86 Jahre alt, die hat hohen Blutdruck und hat Arthrose in der Hüfte, schwere Hüftarthrose. Aber sie möchte sich nicht mehr operieren lassen. Dachte, dazu sei sie zu alt. Ich kann Habe ich noch verstehen. einen Bruder, der ist 8 Jahre alt. Der hat Gallensteine, soll wahrscheinlich jetzt operiert werden in den nächsten Wochen, weil diese Gallensteine ihm Beschwerden machen. Und er hat auch, wie ich, hohe Blutdruck. Okay. Okay, Herr Austermann, das war meine Frage. Haben Sie irgendwelche Fragen oder möchten Sie etwas hinzufügen? Ja, was kann das sein? Was plötzlich dicken Schmerzen macht? Ich kann mir das nicht erklären. Woher Ja, können die eigentlich Schmerzen kann kommen? ich nicht genau sagen. Eigentlich kann ich nicht genau sagen, was Sie haben, Herr Austermann. Ich brauche auch ein paar Untersuchungen noch. Nachdem die alle Ergebnisse da sind, werde ich genau sagen, was Sie haben. Aber ich werde so jetzt ein EKG schreiben und sowie ein Ultraschall durchführen. Dann Okay. bespreche, ja, ich nehme Blut ab. Und ich bespreche mit meinem Oberarzt nochmal. Das können wir so machen. Gut. Dankeschön. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Also ich muss immer jetzt meinen Laptop so ein bisschen hochhalten. Anders geht es nicht, sonst kann ich Sie schlecht verstehen. Ja. Kollegen haben Fragen. Die Schmerzen dauerhafter oder gehen sie auch wieder weg? Na, eigentlich sind Schmerzen. die Schmerzen sind andauernd da. Ja, Andauern. vielleicht kommen sie manchmal dann etwas stärker, aber sonst sind sie immer da. Sie gehen nicht weg. Sind Sie deswegen schon bei einem anderen Arzt gewesen? Ich habe es nicht verstanden. Können Sie es wiederholen? Sind Sie deswegen schon bei einem anderen Arzt gewesen? Ich habe, nein, jetzt bei den Schmerzen nicht. Nicht bei meinem Hausarzt. Und vor einem Jahr hatte ich ja auch schon mal so starke Schmerzen. Das war allerdings, da war ich im Urlaub. Und das dauerte dann 2, 3 Tage. Aber die Schmerzen waren nicht so stark wie jetzt. Aber sie waren ähnlich. Treten die Beschwerden verbunden mit dem Nahrungsaufnahme auf? Nein. Ja, nee, das hat der Kollege, glaube ich, gefragt. Ich habe seither kaum was gegessen. Ich habe keinen Appetit, seitdem ich diese Schmerzen habe. Und insofern kann ich das nicht sagen, ob sie mit der Nahrungsaufnahme verbunden sind. Wie sind die Schmerzen aufgetreten? Langsam oder plötzlich? Ja. Nicht ganz plötzlich auf, aber es baute sich dann sehr schnell auf, der Schmerz, innerhalb von 2, 3 Stunden. Sie haben gesagt, seit 2 Tagen haben Sie nicht auf der Toilette gegangen. Gehen Winde ab, Herr Ostermann. Ja. Letzter Stuhlgang, wie sah aus und Ürün? Urin konnte ich lassen. Wasser lassen ist kein Problem. Dankeschön. Das war meine. Okay. Könnten wir Ersatzgespräch anfangen? Okay. Gut. Hallo, Herr Oberarzt. Wir haben einen neuen Patienten, nämlich William Austermann. Ich würde über ihn berichten. Darf ich? Ja, bitte. Ja, Herr Austermann ist 56 Jahre alt, 1,80 Meter groß, 70 Kilogramm schwer. Er stellte sich heute bei uns wegen seit 2 Tagen bestehender, dumpfer, drückender und dauerhafter Oberbauchschmerzen links vor. Diese Schmerzen Ja. strahlen in die linke Schulter und in Rücken aus. Okay. Als begleitende Symptome klagte er über Nausea, dreimalige Emesis, Hyperhidrose, Inappetenz sowie Gewichtsverlust von 3 Kilogramm in einem Monat. Seit der In einem Jahr. Schmerzen im Jahr. Okay. Gewichtsverlust von 3 Kilo innerhalb eines Jahres. Ja. Ja, okay. Die Schmerzintensität wurde auf einer Schmerzskala von 0 bis 10, von 0 bis 10 am Anfang mit 6, jetzt mit 8 eingestuft. Okay. Außerdem sind die Schmerzen mit der Nahrungsaufnahme nicht verbunden. Ja, die vegetative Anamnese ergab zudem Inappetenz. Anfallerkrankungen sind bei ihm die folgenden bekannt: seit 10 Jahren Urikopathie und dreimal Podagra im Jahr. Außerdem seit 7 Jahren Bronchitis sowie seit 6 Jahren Hypercholesterinämie. Er nimmt Allopurinol Okay. 300 Milligramm am Morgen. Chronische Bronchitis. Ja, chronische Bronchitis im Sinne einer COPD. Auf gezielte Nachfragen meine Kollegen nicht Chronische Bronchitis. gestellt. COPD. Ich habe akustisch nicht gehört. Okay. COPD. Hat der Patient blutig erbrochen? Nein. Hat der Patient Nein, blutig erbrochen? das Erbrochene sieht gelblich aus. Okay. Gibt es Risikofaktoren bei den Patienten? Hat der Patient Risikofaktoren? Der Patient hat Hypercholesterinämie Ja. und er raucht 30 Jahre lang Auch der anstatt. Patient? Wie bitte? Ja, 35 Package Years. 35 Package Years. Ja, genau. Gibt es weitere Risikofaktoren? Für COPD, oder? Insgesamt, der Patient raucht 35, seit 35 Jahren, also 35 Package Years. Der Alkoholkonsum. Alkoholkonsum, übermäßiger Alkoholkonsum, 2 Flaschen Bier und ein Ja. bis zwei. Was trinkt der Patient? Haben Zwei Sie, Flasche Bier ja, und ein bis zwei Schnaps. zwischen Bier, ja, und noch was dazu? Schnaps. Okay. Hat der Patient diese Beschwerden schon mal gehabt? Ja, er hat ähnliche Beschwerden schon seit einem Monat gehabt, aber das war nicht Ja. so stark. Ein Monat Ja, der oder ein Jahr? Patient hat vor einem Jahr Oder einem Jahr? ähnliche Beschwerden gehabt, aber die nicht so stark waren. Nicht so stark, Ja, ja, vor einem klar. Jahr. Andere Beschwerden. Könnte sie wiederholen? Andere Beschwerden. Hat der Patient noch andere Beschwerden? Ja, Nausea, MS ist Ja, das sind akute Beschwerden. akute Beschwerden. Berichtet der Patient noch über Beschwerden in letzter Zeit? Sensibilitätsstörungen? Könnte sie wiederholen? Der Patient hat berichtet, dass er in den letzten Monaten Sensibilitätsstörungen in den Beinen hat. Und deswegen bald zum Neurologen geht, zu einer neurologischen Untersuchung. Der Patient berichtet über Sensibilitätsstörungen. Ich habe nur Gichtanfälle gehört und Podagra. Ja, vielleicht ist das auch schlecht verstanden worden durch die schlechte Internetverbindung. Ist der Patient. Ist der Patient voroperiert? Ja, als Kind wurde bei ihm Appendektomie durchgeführt. Außerdem ist er wegen Unterschenkelfraktur rechts operiert worden. Vor 20 Jahren. Ja, gut, er wurde mit endektomiert und mit 20 Jahren am rechten Unterschenkel aufgrund einer Unterschenkelfraktur mit einer Osteosynthese. Gut. Gibt es Auffälligkeiten in der Familienvorgeschichte? Ja, der Vater des Patienten ist an einem Lungenkarzinom verstorben. Lungenkarzinom, ja. Und die Mutter? Und die Mutter Des Patienten leidet an Arteriehypertonie und Coxarthrose. Der Bruder des Patienten ist wegen Ja. Cholelithiasis operiert worden. Soll wegen Cholelithiasis operiert werden. Er ist noch nicht operiert worden, aber er soll operiert werden. Also, Ja, gut. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? die anamnestische Haben Angaben Sie für deuten eine Diagnose bei dem Patienten? am ehesten auf eine Pankreatitis hin. Differentialdiagnostisch kommen auch Ja. akut Koronarsyndrom in Betracht. Ja. Okay, ich muss einmal aufstehen. Also, akute Pankreatitis, da kann ich. Akute Pankreatitis, das kann gut sein. Es ist, glaube ich, von der Anamnese her, ein vorigen Jahr hatte der Patient wahrscheinlich im vorigen Jahr, vor einem Jahr, hatte der Patient wahrscheinlich schon mal eine Pankreatitis. Er Akut berichtet über chronische ähnliche Pankreatitis. Schmerzen vor einem Jahr. Und man kann jetzt sagen, es ist jetzt inzwischen eine chronische Pankreatitis und er hat einen akuten Schub. Dafür spricht die leichte Gewichtsabnahme des Patienten, dafür spricht die wahrscheinlich Mass vor dem Charakter. Hintergrund über Alkoholkonsums. Der Patient hat einen übermäßigen Alkoholkonsum. Wenn er berichtet, zwei Flaschen Bier am Abend und mehrere Schnäpse, kann es sein, dass es auch noch mehr ist. Jedenfalls ist anzunehmen, dass er eine begleitalkoholische Neuropathie hat. Die Kribbelparin, besonders nachts, die Sensibilitätsstörungen und so weiter. Und das soll jetzt ja untersucht werden, demnächst beim Neurologen. Ja. Okay. Es war jetzt für Sie besonders schwierig, für mich auch, das alles immer zu verstehen vom Ton her. Das bitte ich zu entschuldigen, aber es geht hier nicht besser. Ich denke, Sie haben aber das doch systematisch gemacht. Denken Sie bitte daran, dass Sie, wenn Sie jetzt sagen, der Patient hat akute Beschwerden, dass Sie dann aber auch noch sagen, vor einem Patient ähnliche Beschwerden, aber nicht so stark. Das ist schon ein wichtiger anamnestischer Hinweis, vielleicht auf eine doch jetzt inzwischen chronisch rezidivierende Pankreatitis. Sie haben die Fachbegriffe Nausea, wo, denke ich, gut übersetzt in die Medizinsprache. Und das ist Ihnen gut gelungen. Und alles andere war für Sie besonders schwierig aufgrund der technischen Probleme, die wir heute Abend hier haben. Ja, aber Gut. deswegen vielen, vielen Dank.